Als erste praktische Hinwendung zum Umgang mit der eigenen Willensenergie, mit der eigenen Selbstbeherrschung, Selbststeuerung, möchte ich Ihnen eine Methode vorstellen, die vor 100 Jahren entwickelt wurde und sich über all die Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Die Zeitmanagement, Selbstmanagement-Methoden kommen und gehen, aber diese Methode, die hat sich durchgehend bewährt. Ich hatte das Glück, sie schon 1970 kennenzulernen und wende sie seit der Zeit an. Also ich habe über lange Zeiten mehrere Dinge gleichzeitig betrieben und das habe ich nur geschafft, weil ich diese einfache Sechs-Punkte-Methode habe. Einer der ersten Punkte, um diese Methode anzuwenden, besteht darin, dass man lernt, für sich selbst einen Unterschied zu machen zwischen dem, was wichtig ist und dem, was dringend ist. Dringend ist all das, was uns bedrängt, was in uns ein inneres Spannungsgefühl auslöst. Das ist das, was uns unruhig macht. Das sind Einflüsse von draußen, Impulse von draußen, die so starke Unruhe in uns auslösen, dass wir sofort etwas tun, um diese Spannung loszuwerden. Das kann ein Telefonklingel sein. Die meisten Menschen verhalten sich so, wenn das Telefon klingelt, als wenn es ein Gesetz in Deutschland gibt, dass wenn man ein Telefon, das klingelt, nicht sofort abhebt, dass einem anschließend die Hand abgehackt wird. Es passiert überhaupt nichts, wenn man ein Telefon mal klingeln lässt oder vielleicht sogar ganz abschaltet. Ja. Oder die laute Stimme eines Chefs oder eines verärgerten Kunden. Nicht? Die müssen nur in eine bestimmte Frequenzhöhe und Lautstärke-Dynamik entwickeln. Das spielt sich eben im limbischen System ab. Da kommen so die ersten Informationsimpulse immer rein. Das ist dieser rot eingefärbte Bereich unterhalb des Großhirns. Der hat sich mal entwickelt zwischen den Reptilien und den urzeitlichen Säugetieren. Der Intelligenzgrad dieses Teils des Gehirns ist noch nicht sehr stark ausgeprägt. Aber die Geschwindigkeit der Operationen, die dadurch in diesem Bereich stattfinden, die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Das heißt, es finden dort ganz schnelle Entscheidungsprozesse statt. Tut das weh? Macht das Spaß? Oder ist es uninteressant? Und was weh tut, da muss man sofort etwas tun. Und deswegen haben alle dringenden Sachen, die vom limbischen System als unruheerzeugend wahrgenommen werden, die innewohnende Tendenz, erledigt zu werden. Das will man loswerden. Man will die Spannung loswerden. Und bevor der Chef noch mehr schimpft oder das Telefon noch länger klingelt, hebt man es ab oder tut das, was der Chef sagt. Was ist wichtig? Wichtig ist an sich nichts. Wichtig sind die Dinge, denen wir ein Gewicht geben, denen wir eine Bedeutung beimessen. Und das entscheidet nicht das limbische System, sondern das entscheidet das Großhirn. Das ist eine Etage höher. Und das Dumme an der ganzen Konstruktion ist, dass die Entscheidung für etwas Wichtiges, die im rechten Großhirn stattfindet, die kriegen wir auch so bewusst im ersten Moment noch gar nicht mit, auf jeden Fall aber keine Spannung erzeugt, keine Unruhe. Das heißt, wichtige Dinge haben nicht die innewohnende Tendenz, erledigt zu werden. Daher führt diese Fehlkonstruktion gewissermaßen unseres Gehirns dazu, dass wir lauter dringende Dinge erledigen, auf Kosten vieler wichtiger Dinge und versuchen die dann abends zu machen oder was ganz ungesund ist am Wochenende. Ganz schlimm ist, wenn man es dann versucht im Urlaub zu machen. Das heißt also, diese Unterscheidung zu machen, was ist wichtig und was ist dringend, manchmal fällt es ja auch zusammen, ist ein Teil der Lebenskunst. Und damit hat sich Stephen Covey in mehreren seiner Bücher beschäftigt und er hat gesagt, nur eine bewusste Entscheidung für das Wichtige verhindert eine unbewusste Entscheidung für das Unwichtige. Wir müssen also, so seine Idee, zwischen dem Reiz, der in unser System eindringt von außen und unserer Reaktion darauf eine Zwischenüberlegung einstellen, eine kleine Pause machen, wo wir überlegen, ist das, was jetzt also dringend in unser System reinkommt, was eine Unruhe erzeugt, ist das auch wichtig? Wenn das auch wichtig ist, hat man allen Grund, es zu tun. Wenn es nicht wichtig ist, sollte man es lassen. Wenn diese Dringlichkeitsanforderung vom eigenen Chef kommt, freitags um 16 Uhr, ist es sehr untunlich, mit ihm über die Frage von wichtig und dringend zu diskutieren, weil der ist ohnehin schon mit einem hohen Adrenalinspiegel zu Ihnen gekommen, und wenn Sie dann anfangen, kommunikativ mit ihm zu klären, was wichtig und unwichtig ist, dann hat er so viel Adrenalin, dass es gefährlich wird. Das heißt also, diese Abgrenzungsfragen, bestimmte Dinge auch mal nicht zu tun, das sollte man in ruhigen Besprechungen klären. Das ist eine Frage der guten Kommunikation, gilt auch für Kunden, die aufgeregt einen stressen. Das heißt, da muss man Momente abwarten und abpassen, wo man sich darüber verständigt, dass man, wenn etwas zu tun ist, abklärt, für wen ist das wichtig und ist das dringend und wie dringend ist das. Das kann man in der Kommunikation schaffen. Wenn man das für sich selbst managen will, hilft das Koordinatenkreuz des Lebens. Ich empfehle Ihnen mal, so eine kleine Karteikarte zu nehmen und darauf so ein Kreuz zu machen. Und oben, auf der senkrechten Achse ganz oben, steht wichtig und unten steht nicht wichtig, links steht dringend und rechts steht nicht dringend. Und jedes Mal, das legen Sie einfach am Tag neben sich, jedes Mal, wenn Sie Ihre Tätigkeit ändern, überlegen Sie, was habe ich gerade gemacht? War das wichtig und dringend? Dann kommt das in den ersten Sektor rein. War das dringend, aber nicht wichtig? Kommt es in den zweiten Sektor rein. War das nicht wichtig und nicht dringend? Kommt es in den dritten Sektor rein. Und wenn es wichtig und nicht dringend ist, dann kommt es in den vierten Sektor rein. Wichtig ist mir hier vor allen Dingen auf den vierten Sektor hinzuweisen, weil das die Dinge sind, die am meisten nicht getan werden, weil sie eben nicht dringend sind. Sie sind aber wichtig. Das ist alles, was man zur Sicherung und Erhaltung der Produktionskapazität tun muss. Also zum Beispiel, was den menschlichen Körper betrifft, die eigene Ernährung und den eigenen Schlaf zu beachten. Aber auch beim Auto zum Beispiel es rechtzeitig in die Inventur zu bringen, damit es stabil funktioniert. Und das ist gleich ein schönes Beispiel, wenn man das Auto nicht in die Inspektion bringt, also keine Tätigkeit im vierten Sektor macht, dann hat man möglicherweise relativ rasch eine Tätigkeit im ersten Sektor zu erledigen, wenn das Auto nämlich auf der Autobahn auf einer Baustelle in der linken Spur stehen bleibt. Dann hat man eine echte Tätigkeit vor sich, die dringend und wichtig ist. Dann muss das Auto da weg. Alles, was mit der Beziehungspflege, dem Schaffen von Beziehungen, der Vertiefung von Beziehungen zu tun hat, ist eine Tätigkeit im vierten Sektor. Das Entdecken neuer Möglichkeiten, die Kreativität entwickeln, Ideen entwickeln, Ziele setzen, planen. Aber auch Erholung, Sport, Gesundheit. Das sind alles Faktoren, die zu leicht vernachlässigt werden. Und dann ist es wie mit dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Alles, was man im vierten Sektor nicht macht, landet sehr verschärft irgendwann im ersten Sektor. Ich habe mal verschiedene Tätigkeitsprofile, die sich daraus ergeben, wenn Sie diese Punkte machen und die dann mal mit einer Linie am Abend verbinden, als Extrembeispiele dargestellt. Hier haben wir den typischen Troubleshooter. Der macht also eine Menge Dinge, die gleichzeitig wichtig und dringend sind. Das sind Menschen, die sind sehr beliebt, weil die rennen immer mit dem Feuerlöscher rum und wissen, was zu tun ist, wenn es kriselt. Die findet man allerdings ein paar Jahre später meistens irgendwo, wenn überhaupt, in der Pförtnerloge wieder, nachdem sie ein Jahr in der Reha-Klinik waren, wegen Burnout. Das dauernde Aufenthalten im ersten Quadranten ist ein sicherer Weg, sich so zu verbrennen, dass man hinterher gar nichts mehr auf die Reihe kriegt und gesundheitliche Schäden von sich trägt. Dieses Profil habe ich die Ameise genannt. Da finden sich die Menschen, die also sehr aktiv sind, die rumwuseln, wo aber nicht mehr irgendwas Praktisches bei rauskommt. Die fallen oft auch nur dadurch auf, dass sie aktiv sind und werden auch positiv betrachtet. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sind es eben Ameisen, die da irgendwo im Unternehmen rumwuseln. Ganz problematisch wird es bei dem Profil, wo ein Großteil der Zeit verbracht wird mit Dingen, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Das sind dann schon echte Kündigungskandidaten. Und dann muss es natürlich auch noch das Profil des Meisters geben, also eine ausgewogene Balance zwischen Tätigkeiten im ersten Sektor und im vierten Sektor. Wenn man jetzt im ersten Sektor gelandet ist, wenn man also merkt, ein Großteil der Aktivitäten, die man im Tage vollbringt, sind wichtig und dringend und immer fehlt die Zeit im Grunde dazu, sie richtig zu tun, dann ist man natürlich ein Kandidat für Zeitmanagementkurse und Zeitmanagementbücher. Und da wurde herkömmlicherweise immer empfohlen, A, B, C Prioritäten zu setzen, also das, was wichtig ist, nochmal zu sortieren. Das funktioniert exakt 14 Tage, weil das, was im ersten Sektor gelandet ist, muss getan werden. Ob Sie das heute tun oder morgen tun, ist nicht so wichtig, weil morgen und übermorgen neue Sachen in den ersten Sektor reinkommen und es kommt dann immer mehr in diesen ersten Sektor rein, was nicht mehr beherrschbar ist. Also das Aufteilen in Prioritäten innerhalb des ersten Sektors macht keinen Sinn. Was Sinn macht, ist sämtliche Zeitbudgets, die man in den zweiten und dritten Sektor investiert, konsequent zu vermeiden. Und die gewonnene Zeit dann nicht in den ersten Sektor, sondern in den vierten Sektor zu investieren. Also mehr zu planen, sich mehr zu erholen, sich mehr Gedanken zu machen, Kreativität zu entwickeln. Wenn man diese Selbstprüfung einmal macht, und ich habe das, als ich das erste Mal gelesen habe, dann für mich selbst gemacht und ich hielt mich schon für einen relativ gut organisierten Menschen, war ich doch zutiefst erschrocken. Also halten Sie das Blatt, was dann entsteht, gut unter Verschluss oder vernichten Sie es gleich. Nach all meinen Erfahrungen ist das sehr erschreckend, wie viel Zeit man tatsächlich unterhalb der waagerechten Linie verbringt. Und das ist verschleuderte Lebenszeit. Wenn man also ein besseres Leben haben will, geht das nur über die Optimierung des einzelnen Tages. Das haben die alten Römer schon gesagt. Und da gibt es eben eine schöne Geschichte von einem Unternehmer, den wir hier rechts sehen. Das ist der Charles Schwab, der so Anfang des letzten Jahrhunderts einen der größten Stahlkonzerne in den USA aufgebaut hatte. Und dann gingen auf einmal die Gewinne zurück und dann gingen sogar die Umsätze zurück. Dann geriet er etwas in Panik und hat sich dann einen Unternehmensberater engagiert, die gab es damals auch schon. Das ist der Herr Lee, den wir hier links sehen. Der Herr Lee war damals bekannt geworden als einer der Miterfinder der PR. Das, was wir heute als PR kennen, beruht auf den Ideen von Herrn Lee und einem seiner Kollegen. Und der Herr Schwab sagte also, als die beiden sich dann trafen, ich habe die Idee, dass ich mal jemanden brauche, der mal meine ganzen Unternehmen untersucht. Und dann müssen wir entscheiden, welche wir stilllegen, welche wir verkaufen und welche wir hochfahren. Und da hat der Lee gesagt, naja, das dauert sicherlich ein halbes Jahr bei den vielen Unternehmen. Sie haben, ja, kein Problem, so viel Geld haben wir noch. Und Lee freute sich natürlich über diesen Auftrag, aber es war seine Gewohnheit, bevor er so einen Auftrag annahm, den Inhaber eines Unternehmens 3 Tage lang zu begleiten. Also er sagt, Herr Schwab, sind Sie einverstanden, dass ich jetzt wie so ein Schatten 3 Tage Sie begleite? Ja, sicher. Und am Ende des 3. Tages sagte dann der Herr Lee zu dem Herrn Schwab, wenn Sie jetzt eine halbe Stunde Zeit haben für ein Gespräch unter 4 Augen, dann brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr zu fahren. Schwab wurde käsebleich im Gesicht. Sagt er, sieht so schlimm aus. Nein, sagt er, so schlimm sieht das gar nicht aus. Was anderes sieht schlimm aus. Also den Unternehmen ist das gar nicht das Problem. Es könnte sein, dass das Problem bei Ihnen liegt. Und dann sagt der Schwab, okay, eine halbe Stunde habe ich dafür, wenn ich mir dann ein halbes Jahr Unternehmensberater-Honorar sparen kann. Und dann sagt der Herr Lee, ja, also Sie sind ein Chaot. Ne? Also wie man dann so unter vier Augen redet. Er hatte also überall seine Zettel mit dem, was er zu tun hatte, sowohl im Anzug als auch in der Hosentasche, als auch irgendwie am Schreibtisch und in seinem Aktenkoffer. Sagt, so geht's gar nicht. Also Sie brauchen mal eine einzige To-Do-Liste. So, das kennen wir alle. Das ist jetzt auch noch nicht das Geheimnis. Dann sagt er, Sie machen alles erstmal auf eine Liste. Und dann machen Sie ab jetzt jeden Abend als letzte Tätigkeit, da sind wir, Klammer auf, Ritual, Klammer zu, jeden Abend nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und suchen von dieser Liste die 6 wichtigsten Dinge heraus, die Sie am nächsten Tag erledigen wollen oder müssen. Er sagt, das ist kein Problem, 6 wichtigsten Dinge rausgezogen, das machen wir ja auch vielleicht noch, wobei wir dann oft schon 10 Dinge aufschreiben. Nein, 6, da liegt ein Geheimnis drin. Jetzt geht aber der eigentliche Vorgang erst los. Unter diesen 6 wichtigen Dingen gilt es jetzt, abends in diesen 10 Minuten, bevor man nach Hause geht, eine Rangfolge zu erstellen. Was ist das Allerwichtigste? Das kriegt die 1. Und was ist das von den 6 Punkten am wenigsten Wichtigste? Das bekommt die 6. Und wenn diese Rangfolge festgestellt ist, wird es auf ein neues Blatt geschrieben oder heute würde man das dann in seinen Organizer reintippen. Und dann ist der Tag beendet. Das gibt eine klare Trennung und das ist für Entrepreneure sehr wichtig zwischen dem Arbeitsleben und dem privaten Leben. Dann geht man in den 4. Sektor hinein und erholt sich oder kümmert sich um seine Beziehung, seine Kinder, seine Familie oder was es sonst im 4. Sektor zu machen gibt. Und Ali sagte, machen Sie das mal 6 Wochen, erzählen Sie keinem was davon und wenn das nach 6 Wochen zu einer Optimierung führt, dann geben Sie diese Methode an die Mitarbeiter weiter, mit denen Sie persönlichen Kontakt haben. Und die geben es ihrerseits wieder nach 6 Wochen an diejenigen weiter, mit denen sie persönlichen Kontakt haben. Und dann gucken wir mal nach einem halben Jahr, was dabei rausgekommen ist. Schicken Sie mir dann einen Scheck, was Ihnen die Sache wert ist. Und der Herr Schwab hat das so gemacht. Nach einem halben Jahr war das Stahlunternehmen saniert und der Herr Lee hat einen Scheck über $25.000 bekommen. Das war damals in den 20er Jahren der Wert eines Einfamilienhauses. Das heißt, diese sehr kleine, praktische Übung, die Sie jetzt hier natürlich selbstverständlich umsonst mit nach Hause nehmen können, entspricht mindestens dem Wert eines Einfamilienhauses. Jetzt muss man natürlich anfangen zu grübeln, ja, das mit der Rangfolge, das habe ich doch in 3 Minuten gemacht. Warum soll ich mich da 10 Minuten hinsetzen? Und jetzt kommt der eigentliche Trick und da sind wir wieder beim Zeigarnik-Effekt. Man schreibt da abends bei diesen 6 Punkten nicht irgendwelche Aufgaben rein, sondern ganz exakt einen Handlungsschritt, den man tut. Einen ganz konkreten Handlungsschritt. Das ist das, was dann auch Überlegungszeit kostet. Denn man hat ja am nächsten Tag irgendwelche Besprechungen, man hat bestimmte blockierte Zeiten, man hat ja nur irgendwann mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, vielleicht sogar mal eine Stunde, wo man tatsächlich etwas gestaltend eingreifen kann. Und dann ist es von großer Bedeutung, das Wichtigste zu tun. Und das muss am Abend vorher festgelegt werden. Wenn man das am Tag in der Wuselei mit den ganzen E-Mails und Anrufen und den Menschen machen will, schafft das die Willensenergie nicht. Aber an dem Abend, wo man anschließend weiß, so, jetzt gehe ich essen, gehe nach Hause, da kann man mit dem Rest an Willensenergie so eine Entscheidung noch treffen. Es kommt am nächsten Tag irgendwann die Zeit, wo man dann an die erste Aufgabe rangeht und dann bleibt man nur bei der ersten Aufgabe. Was an zweiter, dritter, vierter Stelle steht, interessiert überhaupt nicht. Ganz wichtig. Man bleibt so lange an der ersten Aufgabe, bis sie erledigt ist. Auch wenn man 3-mal unterbrochen wird und dann immer mal wieder ein Stück weit erst später daran kommt, man bleibt bei der ersten Aufgabe. Und erst wenn sie erledigt ist, wird sie auf beiden Listen durchgestrichen. Und dann hat man eine Flow-Erfahrung. Dann hat man das Gefühl des Gelingens. Es ist etwas Wichtiges getan. Und dann geht man auf den zweiten Punkt, erledigt den zweiten Punkt. Meistens schafft man nicht 6 Punkte. Das ist auch gar nicht die Idee dieser Methode. Man schafft vielleicht 3 oder 4 Punkte. Im Laufe der Zeit teilt man sich das abends immer besser ein. Man merkt auch manchmal, man hat einen Fehler gemacht. Das, was an Position 4 steht, würde besser an Position 2 stehen. Das kann man im Laufe des Tages jederzeit natürlich ändern. Aber wichtig ist dann immer wieder eine neue Liste zu haben. Also nicht einfach durchstreichen oder einen Pfeil dran machen oder so. Das Auge, das Gehirn muss immer ganz genau sehen, was sind die 6 wichtigsten Punkte und welche davon sind erledigt. Was ist der die Rangfolge des nächsten Punktes. Und sie fokussieren sich zu einer bestimmten Zeit, jetzt erinnert man sich wieder an die Flow-Erfahrung, an den Bergsteiger, den Chirurgen, den Schachspieler, den Tänzer, zu einer bestimmten Zeit fokussieren sich auf eine Sache und sonst nichts anderes. Und die wird erledigt. Und wenn Sie von 6 Sachen 3 erledigt haben, können Sie sich abends immer sagen, ich habe heute das Wichtigste getan, was ich tun konnte. Ich konnte nicht die ganze Welt retten, aber ich habe das Wichtigste getan. Und wenn man das mal 6 Wochen lang macht, bekommt man ein inneres Gefühl von Wichtigkeit. Und jetzt passiert was ganz Zauberhaftes. Es gibt ja zwischen Menschen Kommunikation. Wir haben ja gestern von Herrn Hüther einiges dazu gehört. Es gibt die verbale Kommunikation. Es gibt auch die nonverbale Kommunikation. Samuel Molcho und so ist dafür zuständig. Also das, was wir Gestik, mimisch mitteilen. Und daneben, da bin ich fest von überzeugt, gibt es eine Kommunikation, die weitgehend nicht erforscht ist. Das ist das, was ich so an Ausstrahlung, nicht fassbarem Kommunikationsinhalt mitteilt. Und Menschen, die noch einen Rest von Sensibilität haben, stören jemand, der gerade das Wichtigste, was er in seinem Leben jetzt gerade machen kann, tut, stört man nicht dabei. Das kriegt man irgendwie mit. Das heißt, Sie werden merken, dass Sie, wenn Sie mit der Methode arbeiten, viel weniger von anderen Menschen gestört werden. Ich könnte das jetzt sehr deutlich ausdehnen. Sie werden auch weniger angerufen. Aber dann kommen natürlich Fragen von denen, die wie ich auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium waren. Das kann man ja gar nicht erklären. Das kann ich auch nicht erklären, aber es passiert. Deswegen muss man das einfach mal 6 Wochen lang ausprobieren. Ja. Sie werden stärker das Gefühl haben, um Sie herum ist ein Schutzschirm. Sie können sich dann auch tatsächlich konzentrieren auf das, was wichtig ist. Ich möchte Ihnen jetzt etwas mit auf den Weg geben, was Sie im Grunde genommen während des ganzen Tages ein paar Mal machen können, nämlich sich zwischendurch zu entspannen. Und zwar mit Hilfe Ihres Atems. Und mit der Lenkung Ihres Atems auch entscheiden, welche Bereiche Ihres Körpers stärker aktiviert werden oder weniger stark aktiviert werden. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Sie sitzen ja jetzt alle, so wie Sie dann auch wahrscheinlich am Computer sitzen oder in der Besprechung sitzen. Setzen Sie sich bitte so hin, dass beide Fußsohlen komplett auf dem Boden stehen. Und dann atmen Sie einfach ganz normal weiter, aber beobachten Sie etwas Ihren Atem. Und dann verlagern Sie den Druck der Fußsohle auf den vorderen Fußballen von beiden Füßen. Also drücken Sie vorne stärker als an irgendeiner anderen Stelle der Fußsohle und beobachten Sie, wohin Ihr Atem geht. Und dann verlagern Sie den Druck auf die Ferse und beobachten auch wieder, wohin Ihr Atem geht. Merken Sie einen Unterschied? Ja, es war ein bisschen schwierig in so einem großen Raum mit so vielen Leuten. Sie können das zu Hause in Ruhe nochmal nachprobieren. Also wenn Sie auf den Fußballen drücken, geht die Atmung in den Bauch. Und wenn Sie auf die Ferse drücken, dann geht die Atmung oder die Energie in den Kopf. Das heißt, wenn Sie merken, der Kopf schwirrt und Sie kriegen die Gedanken nicht mehr klar hin und die Willensenergie ist abgedriftet, dann macht es Sinn, die Energie erstmal runterzuholen. Also sich etwas nach vorne mit dem Druck auf die Fußballen zu bewegen. Und wenn Sie aber merken, Sie sind irgendwie eigentlich ganz entspannt und müssen jetzt aber Ihren Geist stark aktivieren und brauchen einen klaren Kopf, der folgerichtig denkt, dann macht es Sinn, den Druck beim Atmen auf die Fersen zu verlagern, dann geht die Energie wieder in den Kopf. Und wenn Sie das mal hin und her gemacht haben, dann merken Sie, wenn Sie die Fußsohle komplett auflegen und Ihren Atem beobachten, dass Sie tatsächlich die Energie im ganzen Körper balanciert verteilen können.